Das staatliche Amt für Briefmarkenemission gab die Briefmarken für Kleinbögen heraus, die den Inhalt der historischen Neujahrsansprache von Genossen Kim Jong-il widerspiegeln. Der Kleinbogen mit den Worten 2016, Jahr der erfreulichen revolutionären Ereignisse und der großen Wende in der Geschichte der Partei der Arbeit Koreas und des Vaterlandes betont, dass die einmütige Geschlossenheit der ganzen Armee und des gesamten Volkes und die große Selbstverstärkungskraft die wertvolle Wahrheit der koreanischen Revolution sind, die durch die Erfolge in allen Bereichen der Revolution und des Aufbaus im Vorjahr 2016, in dem der 7. Parteitag der PDAK feierlich stattfand, in der Praxis bestätigt wurde. Die Kleinbürger, auf denen die Losungen beschleunigen wir mit der großen Triebkraft der Selbsthilfe und der eigenen Stärkung den siegreichen Fortschritt des Sozialismus und die politisch-militärische Stellung des Sozialismus als uneinnehmbares Bollwerk noch solider festigen zu lesen sind, zeigen anschaulich die Aufgaben der Bereiche, die in diesem Jahr das von großer Bedeutung für die Erfüllung der 5-Jahres-Strategie für die staatliche Wirtschaftsentwicklung ist zu erfüllen sind und heben hervor, dass man die einmütige Geschlossenheit, kostbares revolutionäres Erbe von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il weiter festigen und in diesem Jahr des 85. Gründungstages der koreanischen Volksarmee einen heftigen Wind der Verstärkung der Militärkraft bewirken soll. Der Kleinbogen mit der Losung, in der ganzen Partei einen revolutionären Parteistil für den selbstlosen Dienst am Volk schaffen, appelliert an die Funktionäre dazu, getreu dem erhabenen Vorhaben von Genossen Kim Jong-un als wahre Diener und treue Untertanen des Volkes mehr schöne Taten für das Volk zu leisten.